Laut dem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Dynamius gaben die Vertreter der 13 Zivilorganisationen in der Stadt Uijeongbu vom Bezirk Gyeonggi am 1. September auf einer Pressekonferenz vor dem Stadtrathaus bekannt, dass die US-Truppen in ihrer Militärbasis Uijeongbu, die sie im Jahr 2017 Südkorea zurückgeben sollten, eine Angriffshubschrauberabteilung stationieren wollen und verlangten, dass man die US-Militärbasis in Südkorea wie geplant abschaffen soll.